Es folgt nun der Nachrichtendienst. Über die Kämpfe an der Ostfront in der vergangenen Woche berichte das Oberkommando der Wehrmacht. In der vergangenen Woche wurden von deutschen und auch slowakischen Truppen im nordwestlichen Kaukasus wichtige Erfolge erzielt. Teilweise in urwaldartig bewachsenem Gebiet, teilweise in Hochgebirgsfelsengegenden, fielen dem planmäßig mit ausgezeichneter Unterstützung der Flieger angreifenden gebirgskampfgewohnten Verbänden Höhenstellungen in die Hand, deren Bedeutung ihre starke Befestigung durch die Sowjets erkennen lässt.